Joseph Sheridan Le Fanu. Im Schloss des Gutsherren. Von der nun folgenden Geschichte ist nichts erfunden. Sie ist wahr wie das Licht der Sonne. Und ich wüsste niemanden, der sie besser und wahrer erzählen könnte als ich. Der Grund ist, weil es mein eigener Vater, Terry O'Neill, war, dem diese ungeheuerliche Sache passiert ist. Mein Vater genoss unter seinen Mitbürgern beträchtliches Ansehen, denn er war der geschickteste Zimmermann weit und breit. Man kannte ihn als besonnen und sachlich, obwohl er gelegentlich ganz gerne einen über den Durst trank. Trotzdem hatte sein Wort in der Gemeinde das ähnliche Gewicht wie der Eid der in unserer Gegend lebenden Gutsherren. Als bewährter Zimmermann hatte er manches Dachgebälk wieder hergerichtet und nicht mehr zu zählende Beine von Tischen und Stühlen repariert. Da war es kein Wunder, dass er auch anfing, Knochen wieder einzurichten. Gebrochene Knochen verstand er richtig zu schienen, und von überall her kamen Leute mit gebrochenen Gliedmaßen, um sie sich von meinem Vater einrichten zu lassen. So wurde ihm immer beschwingter ums Herz, während seine Geldbörse immer schwerer wurde. Als er genügend Geld zusammen hatte, pachtete er die kleine Farm, die mit zum Besitz des Gutsherrn Sir Phelim zählte. Das war ein schönes Land, nahe dem Herrensitz des Gutes gelegen. Es gehörte zu den Traditionen, dass die Pächter, wenn Sir Phelim verreist war, abwechselnd das Schloss bewachten. Der Gutsherr bezeichnete es für die Wachhabenden als Ehre, aber die Pächter, um es ehrlich zu sagen, waren froh, wenn sie um diese Ehre herumkamen. Denn es wusste ein jeder, dass es in diesem alten Schloss nicht ganz geheuer war. Viele dunkle Geheimnisse rankten sich um das Schloss. Schon unsere Groß- und Urgroßväter hatten hinter vorgehaltener Hand düstere Geschichten erzählt und oftmals in der Nacht Schreie voll Angst und Panik gehört. Man sah Gäste des Gutsherrn fluchtartig die Straße zum Dorf herunterfliehen, und man munkelte gar, dass einige der Besucher das Schloss nie wieder verlassen hätten. Die Legende besagt, dass ein Urahn des Gutsherrn des Nachts durch das Schloss wanderte, seitdem er einmal abends einen Korken aus der Weinflasche ziehen wollte und ihm dabei ein Äderchen im Kopf platzte. Und nun, da er tot war, stieg er Nacht um Nacht aus dem Rahmen seines Gemäldes, vergriff sich an allen Flaschen, die er erlangen konnte, trank sie aus bis zur Nagelprobe und machte es sich zum Spaß, alle Flaschen und Gläser, die er fand, zu zerschlagen. Viele, die ihm dabei in die Quere kamen, haben es bereut. Wie viele verschwanden, weiß man nicht. Und wie viel davon der Wahrheit entspricht, auch nicht. Kurz und gut, als nun eines Tages die Familie von Sir Phelim wieder auf Reisen ging, hielten die Pächter der Sitte entsprechend Wache auf dem Schloss. Während der dritten Nacht war mein Vater an der Reihe. »Hol's der Teufel! Da muss ich nun die ganze Nacht wach bleiben, während sicher das alte Gespenst wieder das Schloss unsicher macht.« Weil nun aber dergleichen Selbstgespräche nichts halfen, raffte Vater all seinen Mut zusammen und ging abends ins Schloss. Ausgerüstet war er, als vorsichtiger Mann, mit einer Flasche Whisky und einer Flasche voll Weihwasser. Dunkel und ungemütlich war die Nacht. Ein Sturm tobte über das Land. Es donnerte und der Regen fiel dicht vom Himmel. Vater triefte nur so, als er das Schloss erreicht hatte. Vom Regen und auch vom Weihwasser, mit dem er sich vorsorglich bespritzt hatte. So war es klar, dass er sich sofort ein Glas Whisky genehmigen musste, um warm zu werden. Larry Connor, der alte Verwalter, ein guter Freund meines Vaters, öffnete ihm. Larry schlug vor, dass er mit ihm die nächtliche Wache teilen wollte. »Wir lassen ein gutes Feuer im Kamin prasseln«, sagte Larry. »In der Diele?«, fragte Vater. »Nein, im Salon, denn in der Diele kann ich das Feuer nicht anzünden, weil dort der Kamin mit einem Vogelnest zugestopft ist.« »Dann können wir doch in der Küche bleiben. Ich halte es jedenfalls nicht für schicklich, im Salon des Gutsherrn herumzusitzen.« »Der alte Brauch der Schlosswache findet im Salon statt. Das weißt du doch«, antwortete Larry. So warteten sie zunächst in der Küche, bis im Salon das Feuer züngelte. Danach genossen sie die Behaglichkeit des Salons, unterhielten sich, rauchten und gönnten sich ab und an einen Schluck Whisky. Das Feuer verbreitete wohlige Wärme. Das ging so lange gut, bis Larry plötzlich gähnte und schläfrig wurde. Schließlich war er schon ein alter Mann. »Guter Freund«, sagte mein Vater, »willst du etwa gerade jetzt einschlafen?« »Aber nein, ich habe nur mal die Augen geschlossen«, verteidigte sich Larry. »Denn du bringst mit deinem Pfeifenrauch meine Augen zu Tränen. Sprich nur weiter, ich höre auch mit geschlossenen Augen zu.« Mein Vater erkannte, dass es unsinnig war, mit Larry über dessen Schlafsucht zu streiten. Und so erzählte er eine eben angefangene Geschichte weiter. Es handelte sich dabei um die Geschichte von Jimmy Sullivan und seiner betagten Ziege. Diese ist sehr amüsant und eigentlich kann man beim Zuhören nicht einschlafen. Vor allem konnte mein Vater so heiter Geschichten erzählen, dass kein Auge trocken blieb. Aber diesmal konnte mein Vater sich noch so viel Mühe geben. Bald schnarchte Larry handfest und laut. »Teufel, Teufel, dieser alte Geselle, der sich mein Freund nennt, schläft wie ein Toter in einem Schloss, das von einem Gespenst heimgesucht wird. So stehe mir der Himmel bei.« Schon wollte er Larry wachrütteln, da bedachte er sich, denn es war wohl klar, dass Larry dann nach seinem Bett verlangte. Und es war immer noch besser, einen schlafenden Freund an seiner Seite, als ihn weit weg in seinem Bett zu wissen. »Also gut, lasse ich dich eben schlafen, lieber Larry. Ach, wenn ich es doch so fest könnte wie du.« Nun stand mein Vater auf, um seine Runde durch das Schloss zu drehen. Vorsichtig schlich er durch die Gänge, eine Laterne in der Hand. Draußen tobte der Sturm wütender denn je. Hörte er da Gelächter? Waren da Schritte? Nach einer halben Stunde war sein Rundgang beendet und er kam wieder zurück in den Salon. Das Feuer knisterte wohlig. Und er setzte sich wieder in den Sessel. Larry schlief tief und fest. Mein Vater rückte den Sessel nahe an den Kamin und schloss die Augen. Aber immer wieder musste er aufschauen und gegen seinen Willen für Sekunden das Gemälde betrachten. Einmal hätte er jeden Eid darauf ablegen können, dass der Gutsherr ihm mit den Augen zugeblinzelt hätte. »Gott, ach Gott, warum muss ich bloß heute Nacht hier sitzen? Kann sein, dass ich mich noch zu Tode ängstige. Soll ich aber nun schon sterben, so will ich es mit Fassung tun.« Er saß ganz bewegungslos im Sessel und wäre eingeschlafen, wenn das Unwetter nicht durch den Kamin gefaucht und draußen in den Bäumen sich heulend verfangen hätte. Einmal schüttelte ein Windstoß dermaßen das Schloss, dass mein Vater meinte, es müsse zusammenstürzen. Plötzlich wurde es friedhofsstill. Der Sturm machte eine Pause. In dieser Ruhe hörte mein Vater plötzlich ein hauchschwaches Geräusch vom Sims des Kamins. Er öffnete halb die Augen. Und da sah er, wie der alte Gutsherr gewandt aus dem Bilderrahmen herauskletterte. Der Geist verharrte eine Weile vor dem Kamin, lauschte, ob Larry und mein Vater auch wirklich schliefen und griff, nachdem er sich sicher fühlte, behende zur Whiskyflasche auf dem Tisch. Er setzte sie an den Mund und trank sie bis zur Hälfte leer. Danach stellte er sie peinlich genau auf die gleiche Stelle, von der er sie fortgenommen hatte. Nun wanderte er im Salon herum und machte ein Gesicht, als wisse er nicht, was Whisky sei. Immer, wenn er am Kamin vorbeikam, drang in meines Vaters Nase der Geruch von Schwefel. Darüber wäre mein Vater fast wahnsinnig geworden, denn er erinnerte sich an die Reden des Dorfpfarrers Murphy, dass Schwefelgeruch der Duft der Hölle sei. Der Schwefelgestank brannte meinem Vater in Hals und Nase, bis er sich nicht länger halten konnte und krächzend husten musste. Da drehte sich der alte Gutsherr eilends herum. »Hallo, Terry O'Neill. Wie geht es dir?« »Danke, Eure Lordschaft«, antwortete mein Vater tödlich erschrocken und fügte stotternd hinzu, »es geht mir gut.« »Terry«, sagte der Gutsherr, »du bist ein redlicher Mann und giltst in der Gemeinde als Vorbild.« »Danke, Eure Lordschaft«, flüsterte mein Vater und versuchte, sich zu beruhigen. »Eure Lordschaft sind immer ein Gentleman gewesen. So wünsche ich euch den ewigen Frieden. Amen.« »Den ewigen Frieden?« Das Gesicht des Geistes bekam eine rote Färbung. »Den ewigen Frieden? Ei, du Dummkopf, was ist das für ein Benehmen? Kann ich etwas dafür, dass ich gestorben bin? Muss ich mir das jetzt von jedem ärmlichen Landpächter sagen lassen?« Wütend stampfte der Gutsherr mit dem Fuß auf. »Eure Lordschaft mögen mir verzeihen, aber ich bin nur ein kleiner, unwissender Mensch.« »Da hast du recht, Terry O'Neill. Schweigen wir darüber. Für deinesgleichen komme ich nicht herauf, herunter, wollte ich sagen.« Der Versprecher des Gutsherrn war zwar gering, aber mein Vater merkte ihn sich schlagartig und er begann zu überlegen. Aber das Gespenst fuhr inzwischen fort. »Hör nun gut zu, Terry O'Neill. War ich deinem Urgroßvater Patrick nicht immer ein guter Herr?« »Gewiss, Eure Lordschaft.« »Und war ich nicht immer ein gütiger und vornehmer Mensch?« »Durchaus, Eure Lordschaft.« Natürlich wusste mein Vater, dass das gelogen war, denn der alte Lord war in der ganzen Gegend für seine Boshaftigkeit bekannt gewesen. »Dein Glück! Und obwohl ich freundlich zu jedermann und ein Gentleman war, meistens auch ein beispielhafter Christenmensch, so geht es mir jetzt schlechter, als ich das verdient habe.« »Das bedauere ich sehr«, versicherte mein Vater. »Könnte Eurer Lordschaft vielleicht ein Gespräch mit unserem Pfarrer Murphy dienlich sein?« Doch bei diesen Worten wurde das Gespenst noch ärgerlicher. »Schweig! Hier wird nicht von meiner Seele gesprochen. Wie kommst du zu dieser Ungeheuerlichkeit, mit einem Lord über seine Seele reden zu wollen?« Er zog sich den zweiten Sessel heran und nahm gegenüber meinem Vater Platz. »Um meine Seele geht es nicht. Aber mich schmerzt mein rechtes Bein, das ich mir brach, als ich in Glenville Loch den bedauernswerten Black Barney totritt.« Mein Vater wusste aus alten Erzählungen, dass Black Barney das Lieblingspferd des Gutsherrn gewesen war. Es brach sich das Genick, als der Herr über das hohe Gatter von Glenville Loch springen wollte. »Ich hoffe, Eure Lordschaft, ihr fühlt euch des Pferdes Tod euer Gewissen nicht zu arg belastet«, bemerkte mein Vater. »Du Esel«, knurrte das Gespenst. »Ich habe dir erzählt, dass mich mein Bein schmerzt. Dort, wo ich jetzt bin, abgesehen von diesen kleinen Abstechern, um mich hier etwas zu vergnügen, muss ich immer auf den Beinen sein. Ich habe dort den Auftrag, Wasser zu schleppen. Das ist zum Trinken für die Leute dort. Sie trinken massenhaft, weil es dort so heiß ist. Das Wassertragen ist eine Mühsal ersten Ranges. Kaum komme ich mit einem vollen Eimer, ist er schon wieder leer gesoffen. Da stört mich mein lahmes Bein sehr. Du bist doch der Knocheneinrichter der Gemeinde hier. Ich will, dass du mir mein Bein wieder einrichtest. Eure Lordschaft, flüsterte mein Vater, der sich davor graute, das Gespenst berühren zu sollen. Ich bin viel zu gering, als dass ich einen so vornehmen Mann das Bein richten könnte. Lass den Unsinn, rief der Geist. Hier, pack an und zieh fest. Mit diesen Worten streckte er dem Vater das Bein hin. Beeile dich, denn wenn du es nicht vermagst, wird es dir leid tun. Schon vielen Leuten in den letzten Jahren ist ein Treffen mit mir nicht gut ergangen. Also gib dir Mühe. Mein Vater erkannte, dass keine Ausreden halfen, und so umfasste er das Bein und ruckte nach Kräften daran. Pack fester zum Teufel, schrie der Gutsherr. Wie es beliebt, keuchte mein Vater und zog und zog. Noch mehr, stärker, brüllte der Geist. Mein Vater hing sich an das Bein, als gälte es sein Leben. Nun keuchte auch der Geist und er rief, »Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck. Denn Ziehen schmerzt nämlich ganz schön.« Obwohl der Geist ein listiger Kerl war, machte er jetzt einen entscheidenden Fehler. Er griff nach der zweiten Flasche auf dem Tisch. »Cheers, Terry!« Er hob die Flasche an den Mund. »Und nun zieh mit allen Kräften!« Und nachdem er dies gesagt hatte, öffnete der Gutsherr die Lippen und ließ die Flüssigkeit in die Kehle rinnen. Mein Vater hatte sein Bein fest in beiden Händen. Aber im nächsten Moment ertönte ein erschreckter Schrei aus dem Mund des Gespenstes. Mit einem gewaltigen Satz sprang es nach oben. Durch die Gewalt, die dabei entstand, stürzte mein Vater zu Boden und rutschte über das Parkett des Salons. Aber weil er das Bein so fest gehalten hatte und der Gutsherr mit solcher Kraft aufgesprungen war, sah mein Vater mit Grauen, dass er das Bein immer noch in den Händen hielt. Der Alte aber tobte, schrie und heulte durch das Zimmer. Sein Körper zuckte und wand sich unter Schmerzen. »Es tut weh! Es brennt! Teufel und Höllenfeuer, was ist das? Oh, Terry O'Neill, was hast du getan? Oh, es tut so weh! Es verbrennt mich!« Mein Vater sah diesem höllischen Treiben voller Angst zu. Das Gespenst tobte weiter durch den Raum, denn statt des Whiskys hatte sich das Gespenst die Flasche mit dem Weihwasser zum Trinken genommen. Voller Entsetzen sah mein Vater, vom abgerissenen Bein in seinen Händen zum tobenden Geist. Und schließlich verlor er das Bewusstsein. Als mein Vater zu sich kam, strahlte die Morgensonne durch das Fenster. Er selbst lag am Boden auf dem Rücken und umkrampfte mit den Händen ein Stuhlbein. Friedlich schnarchte neben ihm der alte Larry Connor. Von dem Bein war nichts zu sehen. Hatte er alles nur geträumt? Der Alte war wieder in seinem Gemälde, aber nur mit einem Bein. Seit dieser Nacht macht mein Vater um jede Flasche Whisky einen großen Bogen. Und der alte Gutsherr blieb von da an in seinem Bild und ließ sich niemals mehr im Schloss sehen. Möglich, dass ihm das Weihwasser nicht geschmeckt hatte. Es könnte aber genauso gut sein, dass es nun beschwerlicher war, mit nur einem Bein aus dem Gemälde herauszuklettern. Auf jeden Fall sah niemand jemals wieder das Gespenst. Thank you.